Schlafzimmer gekommen, ist ins Bett gestiegen und hat mich vergewaltigt. Immer dann, wenn dein Vater in dein Zimmer kam und dich zärtlich in die Arme nahm, das Hemd über deine goldenen Locken strich, sein Mund dir in dein Ohr hauchte, ich liebe dich. Wenn er zuerst deinen Nacken und den Rücken massierte, das Innern deines Körpers furchtbaren ignorierte, immer dann, wenn dein Arzt so viel zu junger Körper all den Schmerz, was ich ergeben ließ. Dann durchdringen deine hilflosen Schreie die Nacht. Warum hat er das mit dir gemacht? Deine hilflosen Schreie stoßen auf taube Ohren, von den Blättern getragen, doch im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Als deine Mutter eines Tages in dein Zimmer kam, sah ich von da liegen den Teil des Vaters an. Sie ohne Worte die Tür wieder verschloss und über ihrem Mane eine Träne floss. 3 Tage später rief sie dich zu sich. Sie schrie dich an, sag mal, siehst du das nicht? Er ist doch dein Vater, sag, was fällt dir ein? Sie konnte nichts mehr sagen, sie wollte nur noch schreien. Dann durchdringen deine hilflosen Schreie die Nacht. Warum hat er das mit dir gemacht? Deine hilflosen Schreie stoßen auf taube Ohren, von den Blättern getragen, doch im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Fast täglich werden in deutschen Haushalten Kinder von ihren Eltern vergewaltigt und missbraucht. Niemand mehr interessiert ist. Nachbarn sehen weg und Jugendämter schalten sich erst ein, wenn alles zu spät ist. Weiß die Pädophilen in ihren Schranken. Und das in allen Ländern. Todesstrafe für Kinderschänder. Todesstrafe für Kinderschänder. Todesstrafe für Kinderschänder. Dann durchdringen deine hilflosen Schreie die Nacht. Warum hat er das mit dir gemacht? Deine hilflosen Schreie stoßen auf taube Ohren, von den Blättern getragen, doch im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Im Winde erfroren. Ich hoffe, dass er die richtige Strafe bekommt und nie wieder irgendeinen Menschen verletzen kann.